Erster an diesem Tag wirst du sagen, ich danke dir, Jahwe. Du warst böse auf mich. Aber jetzt bist du nicht mehr böse. Du hast mich getröstet. Zweiter Gott hilft mir. Ich habe keine Angst. Jahwe gibt mir Kraft. Ich lobe ihn. Er hat mich gerettet. Dritter, ihr werdet Wasser holen. Ihr werdet euch sehr freuen. Gott gibt euch dieses Wasser. Vierter, an diesem Tag werdet ihr sagen, dankt Jahwe. Ruft seinen Namen. Erzählt allen Menschen, was er getan hat. Sagt, dass sein Name groß ist. Fünfter, singt für Jahwe. Er hat große Dinge getan. Alle Menschen sollen es wissen. Sechster, freut euch, Leute von Zion. Jubelt. Der Heilige Israels ist bei euch. Er ist sehr groß.